Und nicht nur das. In einer Welt immer komplizierterer Mosaike aus tropischen Wäldern, trockenen Gehölzen und Graslandschaften spalteten sich die Homininen, die Abstammungslinie unserer Vorfahren, von den anderen ab und entwickelte sich zu neuen, wegweisenden Formen weiter. Paläoanthropologen identifizieren Fossilien von Homininen häufig anhand der Ähnlichkeit ihrer Zahn- oder Schädelformen mit unseren eigenen, denn solche Skelettelemente sind häufig trotz der Unbilden der langen Zeit am besten erhalten geblieben. Die langen Eckzähne, die andere Menschenaffen häufig zum Drohen und Imponieren verwendeten, wurden kleiner. Anpassungen an den aufrechten Gang auf zwei Beinen gelten ebenfalls als charakteristisches Kennzeichen, das die Anfänge unseres Stammbaumes definiert, sagen aber auch etwas über die veränderten Umweltverhältnisse aus. Wegen des schlechten Erhaltungszustandes müssen Wissenschaftler aber häufig mit einem Mischmasch solcher Merkmale zurechtkommen, wenn sie Fossilien untersuchen, die um den Titel des ersten Homininen konkurrieren. Wo und wie sich die einzelnen Homininenarten bewegten, ist darum häufig Gegenstand hitziger Diskussionen. Als ein Wissenschaftlerteam 1994 durch die öde, trockene Landschaft der Awash-Flussniederung in Äthiopien streifte, stieß es auf einen der bedeutendsten Anwärter für den Titel. Johannes Haile Selassie, damals Doktorand am Cleveland Museum of Natural History, sah ein Stück eines Handknochens aus dem vorzeitlichen Sediment ragen. Daraufhin machten er und die übrige Arbeitsgruppe, zu der mit Tim White, einem Professor von der University of California in Berkeley, ein altgedienter Veteran, der Suche nach Homininenfossilien in Afrika gehörte, sich an die Ausgrabung von Schädel, Zähnen, Beckenknochen, Händen und Füßen eines weiblichen, menschenähnlichen Skeletts, das auf ein Alter von 4,4 Millionen Jahren datiert wurde. Der Fund, den die Wissenschaftler auf den Namen Ardipithecus ramidus oder kurz Ardi tauften, ist eines der vollständigsten vormenschlichen Skelette, die jemals gefunden wurden. In der lokalen Sprache von Afar bedeutet der Name so viel wie Erdgeschoss und Wurzel, was möglicherweise genau zutrifft. Im Jahr 2001 entdeckte und benannte Johannes auch einen noch früheren Vorfahren von Ardi. Ardipithecus cadaba stammt aus derselben Region und ist 5,8 bis 5,5 Millionen Jahre alt. Demnach reicht die Abstammungslinie noch weiter zurück und nähert sich der Zeit vor rund 7 Millionen Jahren, zu der nach genetischen Schätzungen die Abspaltung unserer Abstammungslinie von der der Schimpansen stattfand. Der Fund steht also ganz am Anfang des afrikanischen Experiments mit den Homininen. Allerdings sagte mir Johannes, nur weil Ardi zu der Homininengruppe gehört, aus der letztlich unsere eigene Spezies hervorgegangen ist, heißt das nicht, dass sie sich vollständig auf ein Leben am Erdboden eingestellt hatte. Vermutlich verbrachte sie auf den Bäumen ebenso viel Zeit wie am Erdboden. Ardi hatte ein kleines Gehirn. Es besaß nur ein Fünftel der Größe unseres Gehirns und war damit geringfügig kleiner als das eines Schimpansen. Die Form ihres Beckens und ihrer Füße verschafften Ardi aber eindeutig bessere Voraussetzungen für den aufrechten Gang als Schimpansen.